downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 26, präsentiert von Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos bekommt ihr unter facebook.com/basketmagazin und basket.de. Ja, hallo auch von mir. Ganz großer, großartiger Pod heute. Wir haben einiges in petto für euch. Unter anderem besprechen wir, welche Verletzungen bei den Playoff-Kandidaten am meisten schmerzt, wer der X-Faktor sein kann, der eventuell jetzt ausfällt. Dann sagen wir euch, wer unsere Kandidaten für Defensive Player of the Year und Most Improved Player Award sind. Widmen euch uns natürlich euren Fragen. Und besprechen den überragenden Sieg der Knicks gegen San Antonio gestern. Das wird den Hauptteil, glaube ich, einnehmen des heutigen Pods. Also ich werde nicht viel anderes sagen. Und die Awards. Und ganz zum Schluss gibt es wie gewohnt das adoptierte Team. Das war quasi unisono von euch gewünscht, die Indiana Pacers. Fangen wir an mit dem unangenehmen Teil, mit den ganzen Verletzungen. Das sind nämlich diese Woche einige, die da... Wir können es fast sogar abwechselnd machen. Ich fange mal an. Die Oklahoma City Thunder mussten wieder einen Nackenschlag hinnehmen. Serge Ibaka muss am Knie operiert werden. Bei Bleacher Report habe ich gelesen, clean out, also irgendwie so entzündete Substanz wird rausgenommen oder vielleicht Wasser aus dem Knie oder sowas. Fällt 4 bis 6 Wochen aus. Das heißt also, vor den Playoffs wird er definitiv kein Spiel mehr machen. Und ob er dann in der ersten Runde, wenn die Thunder reinkommen sollten, wieder da ist, das steht noch in Frage. Ja, vielleicht für euch. Wir werden jetzt immer sagen, wie lange die Spieler ausfallen. Am 15. April ist das letzte Saisonspiel. Danach geht es offiziell los mit der schönsten Zeit des Jahres. Und ich denke, dass man bei ihm mit Fug und Recht sagen kann, dass das die schwerwiegendste Verletzung ist, die bisher alle Playoff-Anwärter wahrscheinlich zu verkraften haben, weil Serge Ibaka eben ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, was OKC macht, sowohl defensiv als auch offensiv. Man kann natürlich jetzt sagen, dass sie mit dem Trade während der Saison da gehörig aufgewertet haben, dass Ennis Kanter, Steven Adams und jetzt auch Mitch McGarry, die Double-Double-Maschine in 10 Minuten Spielzeit immer gefühlt, da für Entlastung sorgen werden. Insofern wird das während der Saison natürlich den Ausfall nicht ganz so schwerwiegend machen, aber ich glaube trotzdem, dass jetzt gerade im Kampf um den 8. Platz das sehr, sehr wehtun wird. Ja, Entlastung aber gleichwertig ersetzen kann ihn von denen, die du jetzt aufgezählt hast, keiner. Ja, dann machen wir weiter. Die Liste geht ja noch ein bisschen. Ja, kommen wir dann direkt zu dem Konkurrenten der Oklahoma City Thunder um den 8. Platz im Westen, die New Orleans Pelicans. Und das ist mehr oder minder so der rote Faden, der sich durch die Saison zieht. Wir haben eben mal ein bisschen darüber gesprochen. Du hast gesagt, hör mal Junge, wie kann es sein, dass OKC so viel Verletzungspech hat? Leid, hab ich gesagt, Und dann habe ich nur kurz sich gemustert und gesagt, ja gut, die Pelicans hatten es jetzt auch nicht viel besser. Da ist eigentlich seit Mitte der Saison Jrue Holiday No-Show. Der wird steckbrieflich gesucht bei den Pelicans. Wieder so eine mysteriöse Beinverletzung, letztes Jahr dasselbe schon gewesen, und ich finde es einfach nur schade, weil natürlich jetzt wirklich das Team den Point Guard braucht. Tyreke Evans macht das zwar gut, aber der ist halt ein Combo Guard. Und Ryan Anderson können wir direkt im gleichen Atemzug nennen, der ist out indefinitely, also es gibt noch keinen Timetable, wann er wieder zurückkommt, und als Stretch 4 mit Sicherheit auch eine Waffe, die New Orleans Pelicans jetzt gerne im Playoff-Rennen noch gehabt hätten. Definitiv. Vielleicht bleiben wir erstmal im Westen, besprechen da die ganzen Verletzungen. Im Osten gab es natürlich auch das ein oder andere. Bei den San Antonio Spurs hat sich Manu Ginobili den Knöchel, glaube ich, umgeknickt war es, und fällt jetzt mindestens 10 Tage aus. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, aus San Antonio kommt. Tim Duncan sagte, nee, das passt schon, und so maximal 10 Tage, dann geht's wieder. Gleichzeitig hat er das Spiel mit in Krücken oder auf Krücken verlassen, und man muss natürlich dazu sagen, dass das Ginobili immer schon der X-Faktor gewesen ist für die Spurs in den Playoffs, auch im letzten Jahr. das würde unglaublich gerade wehtun. Gerade im letzten Jahr. Und da hat er ja von seiner Spritzigkeit gelebt. Also ja. Ich kann mich noch erinnern, wie er diesen Dank über Chris Bosh war es, glaube ich, gezogen hat. Den in seinem Alter ist das, glaube ich, immer scheiße, wenn du dir irgendwas wehtust, wenn es kurz vor den Playoffs steht. Dass er keine Spielpraxis groß braucht und dass das System der Spurs, können die wahrscheinlich auch nach einem halben Jahr Pause, nachts um vier, können die das alle noch spielen. Aber naja, wie gesagt, also Spritzigkeit könnte fehlen, der Schuss könnte fehlen und San Antonio ist jetzt in dieser Saison nicht in der Verfassung, dass sie auch in der ersten Runde mal eben so irgendein Team weghauen, ohne wirkliche Anstrengung. Das hat letztes Jahr mit Dallas ja schon nicht geklappt, dann ja. Gegen Portland war es dann deutlicher, aber in diesem Jahr müssen sie für jeden Sieg in den Playoffs kämpfen und wenn Manu da nicht fit ist, wird's eng. Ja, zumal sie ja letztes Jahr First Seed waren, ne? Und genau. Jetzt, gerade bei Manu Ginobili fehlt ihm dann wahrscheinlich schon beim Zug zum Korb insbesondere dann die Stabilität und die Sicherheit, was so das Mindset betrifft. Ja, insofern hoffen wir natürlich, dass er nach 10 Tagen wieder da ist und das nicht länger wird. Kommen wir zu einem anderen potenziellen, extrem guten sechsten Mann. Nicht potenziell, das kann man streichen, potenzieller Six Man of the Year sogar. Mhm. Jamal Crawford ist noch mindestens für 10 Tage auch außer Gefecht. Was meinst du? Jetzt ist zwar Blake Griffin wieder da, aber auf den Guard-Positionen bringt er natürlich was die anderen Spieler nicht bringen können. Ja, die Clippers-Bank ist für mich von allen Contendern für den Titel der Western Conference, wo ich die Clippers nur ganz leise erwähnen würde, die schlechteste Bank im Westen und ohne Jamal Crawford ist sie definitiv die schlechteste Bank. Das ist eine Katastrophe. Also wenn er länger ausfallen sollte als die 10 Tage, dann wird das auch im Playoff-Rennen um einen guten Platz noch richtig eng, denn nur auf JJ Redick und Chris Paul kannst du dich halt nicht verlassen und das, was du gerade über Manu Ginobili gesagt hast, dass er der X-Factor für San Antonio ist, das trifft für Jamal Crawford ja eigentlich noch viel mehr zu, weil diese 4-Punkte-Dreier und das, was er so off the dribble immer für sich selber generiert, wenn mal wieder bei den Clippers überhaupt nichts im Gameplay zusammenläuft, das ist schon schwierig und ich glaube, er ist auch definitiv jemand, der im vierten Viertel in der Crunch-Time dann wieder spielen wird und er ist aber dann auch jemand, der so von Spielpraxis und so seinem Rhythmus lebt und wenn er den jetzt 14 Tage oder 10 Tage dann weiter noch nicht da nicht reinkommen kann, dann glaube ich, wirft das die Clippers schon nach hinten. Ja, und sie haben jetzt eine Lücke, die gefüllt werden muss dadurch, wer dieser Scoring Punch ist. Das sollte jetzt Nate Robinson sein. Deshalb natürlich auch das Signing. Wir hatten letzte Woche mal drüber gesprochen. Ich würde ganz gern jetzt nur recht kurz nochmal kurz über Austin Rivers sprechen. Mhm. Ich habe mir den ein bisschen genauer angeguckt, weil ich das Spiel gegen Dallas von den Clippers auch gesehen habe. Man sieht häufig so Statlines wie 20 Minuten gespielt, 1 von 5 aus dem Feld, 3 Rebounds, 3 Assists, 3 Turnovers oder so. Das sieht dann natürlich sehr schlecht aus. Aber ich bin absolut der Meinung, Austin Rivers ist ein NBA-fähiger Spieler. Der hat wahnsinnig gute Dribble-Moves, ist super schnell auf den Beinen. Nur was er absolut noch oder generell nicht kann, sein größtes Problem ist, unterm Brett bei den großen Jungs zu finishen. Und da legt er halt immer die Korbleger dann vorbei. Die großen Jungs stören ihn dann zu sehr beim Abschluss. Und das finde ich ein bisschen schade. Also bei all der Häme von wegen, er ist jetzt nur da, weil sonst niemand ihn möchte. Ich würde ihm echt wünschen, dass er so an seinem Spiel arbeiten kann, dass er in der Liga bleibt, weil von den athletischen Anlagen hat er es auf jeden Fall drauf. Ja, denke ich auch. Haken wir den Westen, glaube ich, mit 2 Spielern noch ab, die da noch kommen. Dwight Howard fehlt noch für weitere 14 Tage. Da haben wir schon x-mal drüber geredet. Keiner weiß so richtig, was da alles kaputt war, was da alles kaputt ist. Also ich glaube, ich schreibe Houston ohne Dwight Howard in guter Form nicht viele Chancen zu, durch den Westen zu kommen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und Klay Thompson fällt für 10 Tage aus bei den Golden State Warriors, aber in der Luxusposition, wo sie gerade sind, ist das, glaube ich, zu verkraften. Und er wird dann 1, 2, 3, 4, 5 Spiele vor den Playoffs noch machen können, um seinen Schuss zu finden. Dann ist das auch alles in Ordnung. Genau, das schmerzt am wenigsten. Genauso wie die Ausfälle oder der Ausfall von Kyle Korver zum Beispiel bei Atlanta schmerzt, der sich jetzt die Nase gebrochen hat. Ist natürlich schmerzhaft, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann anderen Leuten nochmal die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, man hat den First Seed jetzt so gut wie sicher. Ja. Was natürlich dann weitaus schwerer wiegt, ist, dass Mike Scott, der Power Forward, der Stretch-Vierer der Atlanta Hawks, mit einem gebrochenen Zeh ausfällt, auch 4 bis 6 Wochen. Das ist eine unangenehme Verletzung auch, ne? Bestimmt, ja. Also eigentlich ist es nicht so richtig schlimm, aber spielen kannst du trotzdem nicht. Ja, vor allem haben sie niemand im Kader, der seinem Skillset ähnelt. Das heißt, sie können jetzt nicht unbedingt seine Produktion und vor allem seine Rolle im Kader kompensieren. Und das wird dann ein bisschen schwierig, weil du dann erstmal ein bisschen umstellen musst. Elton Brand spielt jetzt teilweise wieder und er spielt natürlich einen ganz anderen Ball als Mike Scott, der so viel Pick and Pop macht und Dreier wirft. Mal schauen, wie sie das gebacken bekommen. Ja, einen Satz noch. Willst du noch einen Satz zu Paul George verlieren? Ja, ich meine, das können wir natürlich jetzt ein bisschen vorwegnehmen. Wir werden wahrscheinlich über Paul George noch ein bisschen sprechen, wenn wir nachher Indiana adaptieren. Aber ich habe mir jetzt diese Woche ja ein bisschen genauer natürlich Indiana angeguckt. Und während ich vorher gesagt habe, so ja, da ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Kopf mit mir durchgegangen, wie geil wäre es, wenn er jetzt zurückkommt. Mhm. Ich glaube, dass er nicht zurückkommen wird. Und ich glaube, dass auch das die bessere Entscheidung sein wird. Ja, denke ich auch. Gut, kommen wir zu zwei Awards, die natürlich jedes Jahr vergeben werden in der Liga und über die wir auch mal ganz gerne sprechen. Ihr hattet das teilweise euch mal gewünscht, dass wir euch doch mal sagen sollen, was unserer Meinung nach die aussichtsreichsten Kandidaten auf Defensive Player of the Year, also den besten Verteidiger in der Liga und den am meisten verbesserten Spieler, den Most Improved Player der Liga betrifft. Ich habe da mal so ein paar Leute aufgeschrieben und ist natürlich auch immer eine Frage, wie man sich's anguckt. Gerade bei dem Most Improved ist die Frage zu stellen, nimmst du da Leute, die jetzt diesen nächsten Schritt zu einem All-Star, zu einem Superstar gemacht haben, oder nimmst du da eher die Riege der Spieler darunter, die sich zu einem Rotationsspieler entwickelt haben, die einen Sprung gemacht haben als valider NBA-Spieler, auch häufig aus dem Nirgendwo sozusagen. Und da weiß ich immer, oder ist es immer schwierig, das zu wählen. Zu Beginn der Saison hieß es eigentlich unisono, ja, das muss ja Jimmy Butler werden. Wie siehst du das? Andere Kandidaten wären zum Beispiel, weiß ich nicht, Draymond Green, der Greek Freak, Dennis Schröder vielleicht. War der nochmal letztes Jahr Most Improved Player? War das Dragic? Ja, ich glaube schon. Und Dragic war dann auch irgendwie All-NBA Third Team oder Second Team, ja, genau. Also wäre das schon der Schritt zum Star bei ihm? Genau, eigentlich schon der Schritt zum Star, obwohl er da kein All-Star geworden ist letztes Jahr, aber das nur am Rande. Ja, ich glaube, die du da aufgeschrieben hast, mit denen würde ich auch eigentlich konform gehen. Also du hast zum Beispiel als Kandidaten für Defensive Player of the Year Draymond Green, Rudy Gobert, Marc Gasol, Anthony Davis. DeAndre Jordan würde ich da noch mit reinzählen, auch wenn er also nicht der beste Low-Post-Defender ist, aber ich glaube, als Defensive-Anker für die Clippers ist er schon recht wichtig. Und wenn Rebounden zu Defense gehört, dann kommt man vielleicht an seinem Namen zumindest bei den Kandidaten nicht vorbei, würde ich meinen. Er wäre aber auch nicht mein Defensive Player of the Year, denke ich. Ja, also Bill Russell ist er definitiv nicht. Wir haben da letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Nee. Ich glaube auch, dass, wenn man sich die Rebounding Percentages anguckt und auch die Rebounding Efficiency des Teams mit ihm auf dem Feld oder verglichen, wenn er auf der Bank ist, ändert sich das nicht unbedingt so sehr. Das heißt, er nimmt natürlich auch viele Einfachabpraller weg. Das ist diese ewige Geschichte von den Contested Rebounds, die ich, glaube ich, auch bei Nick Vucevic mal angeführt hatte. Von wegen, Lance. Wer ist der bessere Rebounder? Genau, Lance, der ein klassischer Rebound-Deep ist. Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Du hast sicherlich recht, er beeinflusst das defensive Spiel seines Teams halt schon. Er contestet halt viele Shots. Ne? Aber ich würde sagen, es gibt vor allem wesentlich vielseitige Verteidiger und auch bessere. Tatsächlich, es wurde mal gefragt, ja, hat Rudy Gobert jetzt ein Abo auf den Defensive Player of the Year? Das hat er definitiv nicht. Da muss er erstmal mehr Spiele starten, als dass er von der Bank kommt. Das ist nämlich dieses Jahr noch nicht der Fall gewesen. Aber bei Rudy Gobert liegt zum Beispiel die Field Goal Percentage seiner Gegenspieler und direkt unterm Korb bei, glaube ich, 23%. Und das ist mit Abstand der niedrigste Wert. Und das ist weitaus besser als bei DeAndre. Ja. Wen hast du denn von deinen Nominierten? Ich nehme Draymond Green. Klar, ich springe da ein bisschen auf den Zug mit auf, der natürlich jetzt sehr stark seinen Namen trommelt. Aber ich glaube, dass er eben mit seiner Vielseitigkeit sowohl Spieler wie Dirk Nowitzki wahnsinnig effektiv zu verteidigen, aber auch von den großen Jungs mit seiner Physikalität dann im Weg zu stehen, dass er da einen sehr, sehr guten Job macht. Ja, ich gehe da mit, weil die Defense allgemein der Golden State Warriors in Teilen überragend ist, finde ich, wie sie Defense spielen, und Draymond Green ist der Anker dieser Defense oder der zentrale Fokuspunkt. Also würde ich auch meinen, Draymond Green wäre einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Schade, dass kein Guard wieder dabei ist eigentlich, ne? Ich glaube, das wird auch in der ganzen Konversation darum von den NBA-Journalisten nicht so sein, dass da irgendwie wieder ein Guard genannt wird, so Tony Allen-mäßig Michael oder Kit Gilchrist tatsächlich. Also es war jetzt letztens auch mal ein Post, ich glaube, ich weiß nicht, ob es SB Nation war oder von dem jeweiligen Teamblock sozusagen, dann der Hornets bei SB Nation, dass vor allem, was so die Transition-Defense anbetrifft, dass es da kaum jemand Besseres gibt in der NBA als ihn. Oder auch klar, Amir Johnson oder sowas. Gut, Toronto verteidigt zu schlecht dafür, aber die Spieler werden dann sicherlich in die Konversation kommen, wenn es da um All-Defensive NBA-Team geht. Most Improved? Ja, ehrlich gesagt geht da, glaube ich, die Wahl nur über Anthony Davis, weil er diesen riesigen Sprung nochmal gemacht hat von Star und jeder weiß, dass er gut werden wird, zu Top-3-Spieler der Liga. Wie gut ist Anthony Davis eigentlich, wenn er in der Kandidatenliste des Defensive Player of the Year, Most Improved und MVP drin ist? Ja, von der Bank kann er nicht kommen, insofern sind das alle der möglichen Awards, in denen du stehen kannst. Krass. Und auf den Scoring-Titel hat er auch irgendwann mal eine reelle Chance, also das ist wirklich heftig. Ja. Ja, also es ist Wahnsinn. Ich habe auch ehrlich gesagt überlegt, Defensive Player of the Year könntest du auch echt einen Case für machen. Insofern Riesensaison für ihn und ich würde mir auch wünschen oder ich würde mich freuen, ihn in den Playoffs zu sehen, auf jeden Fall. Beide Teams wären eine Bereicherung, sowohl die Pelicans als auch die Oklahoma City Thunder. Kommen wir zu ein paar Fragen von euch. Ludwig Weiß hat über Facebook gefragt, jetzt wo Michael Carter-Williams ja bei den Bucks nun mehr spielt, nicht mehr bei Philly, wie sieht es denn dann mit dem Draft aus? Hat Philly überhaupt noch Interesse an den großen Jungs? Sollten sie eigentlich nicht. Wir haben das, glaube ich, schon letzte Woche mal erwähnt. Sie haben ja nun mit Nerlens Noel und mit Embiid noch zwei große Jungs, auf die sie noch bauen, und von Embiid wissen sie noch gar nicht, ob er mal einer wird oder nicht. Also würde ich mir jetzt nicht denen noch einen dritten an die Seite stellen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, Mundier zum Beispiel, dass er ein Kandidat wäre, wenn die 76ers den First Pick bekommen, und es wechselt im Grunde im Moment jede Woche, ob Towns oder ob Okafor der First Pick werden sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dennoch überlegen, Guard zu draften. Ich fände es nicht so doof, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass sie mit Embiid eigentlich noch einen frischen First-Rounder auf der Center-Position haben, von dem sie noch gar nicht wissen, was er ist. Ich muss gestehen, der Draft fängt für mich immer erst dann an, wenn die Playoffs vorbei sind. Ja, dann zieht man sich die Mixtapes rein und die Mock-Drafts, dann weiß man eben auch, wer wann draftet. Ich finde, das ist vorher immer ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt allerdings auch nicht der größte NCAA-Fan oder Freak. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz darauf zu sprechen oder vielleicht auch nächste Woche. Insofern kann ich mich dann nur eingeschränkt zu äußern, aber ich glaube, Moody oder ein Guard generell, wie du schon sagst, wäre für die 76ers dann die erste Wahl. Moody ist natürlich ein X-Faktor, weil er jetzt gerade in China spielt, auch mit seinem Hintergrund, dass er aus dem Kongo kommt, dass man ihn da vielleicht noch nicht ganz so gut kennt. Insofern ein kleines Fragezeichen, vielleicht so ein bisschen wie Dante Exum letztes Jahr, der dann erst so durch Mixtapes dann reinkommt. Das kann gut gehen oder auch nicht, ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Stock von ihm ein bisschen fallen wird, weil jetzt, wenn die NCAA kommt und die March Madness, werden da einige Spieler, die da gut performen, dann nochmal richtig steigen in den Wertungen der Scouts. Ja, das ist ein guter Punkt, hundertprozentig. Gerade wenn dann Teams wie zum Beispiel Kentucky weit gehen und Towns immer in der Presse ist, dann wird er natürlich auch ein bisschen mehr Fame abbekommen und immer wieder auf dem Radar von ein paar Leuten sein. Ja, zur NCAA hat uns, ich gucke gerade, Mathis gefragt, ob wir mal ein bisschen über die March Madness sprechen können. Das College Final oder beziehungsweise die Finalrunde, die jetzt ansteht. Wir haben gerade schon vorher drüber gesprochen. Ich werde anfangen, mein Bracket so langsam auszufüllen. Also ich bin auch kein riesen College-Fan, beziehungsweise verfolge das nicht so eng wie vielleicht andere von euch. Aber dennoch werde ich mal versuchen, diese unlösbare Aufgabe anzugehen, wie in jedem Jahr, wenn ich in der ersten Runde, genau, in der ersten Runde schon mit dem ein oder anderen Pick versagen. Aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber, wenn ich mich noch ein bisschen mehr reingelesen habe vielleicht. Mathis hat auch gefragt, ob Boston wirklich for real ist sozusagen. Und for real, damit meint er dann ja wahrscheinlich im Zweifel, haben die Jungs tatsächlich das Zeug, den Push für die Playoffs dann jetzt durchzuziehen und sich zu qualifizieren und ein bisschen Playoff-Basketball nach Boston zu bringen. Können wir vielleicht dann auch direkt vorwegnehmen, ist nämlich ein ziemlich heißes Team. 7-3 aus den letzten 10 Spielen und punktgleich mit dem 8. Platz. Ja, also for real im Playoff-Race, ja. For real ab Platz 5 oder 6 im Osten ist eigentlich kein Team, meiner Meinung nach. Ja. Wenn es dann darum geht, auch mal ein, zwei Runden weiterzukommen. Aber dass sie es in die Playoffs schaffen können, ja, durch so einen Run hundertprozentig. Ja, ich finde sie super attraktiv. Also ich würde natürlich allein durch meine Liebe zu Marcus Smart und Brad Stevens, da bin ich definitiv am Steuer und lenkt den Bus und sagt, dass alle dazukommen können und Schwarzfahren ist erlaubt, weil alle sollen mit. Klar, ich würde mich mega freuen. Ja. Einfach zu sagen, okay, enges Spiel für das Viertel, Brad Stevens sagt Full Court Press und Avery Bradley und Marcus Smart sind wie Kettenhunde und lechzen nach dem Ball. Ich mag Boston nicht. Wieso? Isaiah Thomas, du hast den Irrational Confidence Guy, Jay Crowder mit 3 Meter langen Dreadlocks. Boston und New York ist wie Schalke gegen Dortmund, das geht nicht. Also ich würde es mir wünschen. Sie sind irgendwie, und das tut mir leid, die liebe Indiana-Fans, die cooleren, neueren Indiana Pacers, wenn du so willst. Ja. Auch jetzt ohne Paul George eben. Mir sind sie egal. Gut. Was dir nicht egal ist, ist, dass deine Knicks gestern eine super Performance abgeliefert haben. Einer unserer Hörer, Ümit, glaube ich, war da, der hat uns geschrieben, dass es cool war und dass er nicht gedacht hätte, dass es so ein kompetitives Spiel war. Ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, denn der amtierende Champion hat sich die Blöße gegeben und das Spiel in Verlängerung verloren. In Overtime gegen die Knicks, ja. Also Ümit, das ist schon so wie so 5 Richtige im Lotto in der Saison, wirklich das Spiel im Garden zu picken, wo es nicht schmerzt, dem Team zugucken zu können oder zu dürfen. Glückwunsch dazu. Ja, kann halt mal passieren. Also selbstverständlich haben die Spurs die Knicks nicht ernst genommen. Ich hatte auch das Gefühl, in der Overtime hatten sie auch nicht mehr so richtig Bock, so jemand wie Tim Duncan in so einem Spiel Overtime spielen zu müssen. Das ist halt irgendwie nichts mehr für ihn. Aber dennoch ist Popovic richtig, richtig sauer gewesen. Und ich muss sagen, dieser Rumpfkader, der sich da bei uns übers Parkett schiebt, der sah wenigstens in dieser einen Nacht mal gar nicht so schlecht aus. Jeder hat wirklich alles gegeben, dann fallen auch mal ein paar Schüsse rein mit unserem gestrigen MVP Alexi Schwett. Solche Nächte gibt's einfach mal, das ist wahrscheinlich das einzige Spiel, wenn ich mir eins aus dieser Saison nochmal angucke, gibt's das Eröffnungsspiel gegen Cleveland und das Spiel gegen die Spurs. Ja, Alexi Schwett ist natürlich ein großartiger Spieler. Ich hoffe auch sehr, dass er seinen Fantasy-Wert Dolan in den nächsten Wochen aus über 2 Millionen steigen wird. Popovic ist natürlich auch ein großer Freund unseres Podcasts und hat dementsprechend angelehnt an uns auch gesagt, peinlich. Peinlich, ja. Spaß beiseite. Also es war dann tatsächlich auch so, ich glaube, bei aller Liebe, du kannst dieses Spiel dann nicht verlieren, gerade wenn es um so viel geht. Wenn du versuchst, dich zu qualifizieren und jeden Sieg brauchst. Ich habe es vorhin dir mal vorgerechnet. Das sind gerade jetzt die Teams, die so 5 bis Rang 8 sind, die echt nach jedem Sieg oder nach jeder Niederlage auf die Standings schauen und sagen, was hat uns das jetzt gebracht? Und da tut so eine Niederlage natürlich wahnsinnig weh. Ja, aber ich meine, das kommt halt durch sowas, wenn du jemanden wie die Knicks zu Recht nicht ernst nimmst, dann wird das Spiel die ganze Zeit knapp. Die Knicks auch mit ihren D-League-Spielern auswärts, ja, tanken die ganze Zeit Selbstbewusstsein, dann fällt auch mal im vierten Viertel auf einmal jeder Ball rein und bei dir dann eben mal mit Pech nicht. Ich habe mich gefreut, der einzige Lichtblick in den letzten Wochen. Johannes Engel hat gefragt, wie das jetzt ist mit Rondo und den Mavs. War natürlich bei uns ein starkes Thema die letzten Wochen, ob das jetzt ein bisschen besser klappt mit Siegen gegen OKC und die Clippers. Fun Fact, es ist tatsächlich so gewesen, würde ich gerne mal deine Meinung hören, dass Rondo vor dem letzten Spiel gegen OKC, was ja dann gewonnen worden ist und wo Rondo auch endlich mal wieder 2-stellige Assists aufgelegt hat, dass ihn Coach Rick Carlisle in die Trainerkabine sozusagen oder in sein Büro gerufen hat und ihn wohl abgefragt hat nach dem Spielsystem. Also sozusagen mündlichen Test gemacht hat. Boah. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Also das ist ein bisschen respektlos teilweise, finde ich. Den hat er wohl bestanden. Das hat Rondo recht offensiv gesagt, hat also dann den Ball quasi zurückgespielt, hat aber dann auch gleichzeitig gesagt, dass es sein größtes Ziel jetzt ist, immer die Plays schon vorher anzusagen, von denen er denkt, dass Carlisle sie haben will auf dem Feld, sodass er dann nichts mehr sagen muss. Und da muss ich sagen, solche Sätze sind wirklich super schön anzuhören in meinen Ohren, weil das heißt, dass er wirklich will und auch meinetwegen drauf scheißt, dass die beiden nicht gut klarkommen. Ja, ich glaube auch. Also was man Rondo nicht vorwerfen kann, ist, glaube ich, sein kompetitiver Gedanke. Und auch wenn er jetzt schon vielleicht weiß, dass er in Dallas nicht länger bleiben will als zu diesem Sommer, dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das nicht bedeutet, dass er sich in den Playoffs auch nur eine Minute hängen lassen würde. Also, dass er an dem hundertprozentigen Erfolg des Teams orientiert ist, das glaube ich schon. Über die Zukunft kann er sich dann im Sommer lange genug Gedanken machen, aber ich glaube, jetzt ist er locked in. Dass es trotzdem nicht der beste Fit ist, Rick Carlisle, Dallas und Rondo, da bin ich trotzdem von überzeugt. Und du hast letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass man nicht unterschätzen darf, dass Chandler Parsons wieder zurückkommt. Und das war in den Spielen jetzt auch so. Das hätte ich nicht gedacht. Da hast du Weitsicht bewiesen. Manche Spiele von denen wurden gewonnen, weil Chandler Parsons, meiner Meinung nach, weil Chandler Parsons wieder dabei war. 6-3er-Spiel jetzt gegen OKC, wahnsinnig gut gespielt, auch geslashed. Soweit, dass jetzt der SB Nation Blog von den Mavs Moneyball einen Post gemacht hat, ist es Zeit, die Zügel der Offense Chandler Parsons zu geben, und ich denke mir die so, die Leute mal alle direkt übertreiben. Auf der Route 66 fährt definitiv jetzt der Bandwagon von Chandler Parsons lang und nicht alleine, von Marcus Smart. Alleine mit diesem Typen. Ja, soweit will ich dann jetzt noch nicht gehen, aber ich bin natürlich sehr erfreut, dass man es jetzt geschafft hat, ein bisschen Luft zwischen sich und diese unteren Plätze zu bringen. Für Dallas sind die Playoffs so gut wie gebucht. Insofern, und dann wird eine neue Zeitrechnung beginnen. Vielleicht. Ich bin gespannt. Bevor du jetzt noch ein paar Wetten mir vorstellen wirst, vielleicht noch zu guter Letzt, Marcel Burgundy hat uns gefragt, wie ist das eigentlich beim Draft? Wie würdet ihr einschätzen oder würden wir einschätzen, wie sehr Teams nach Need draften? Im Sinne von, wir brauchen jetzt keinen Small Forward mehr, weil wir haben Carmelo Anthony, oder einfach nur nach Talent? Im Hinblick darauf, sowohl auf die Zeit und darauf, dass wir uns noch sehr intensiv mit dem Draft beschäftigen werden, vielleicht so deine Einschätzung in Prozent. Was meinst du, wie Need und Talent gesehen werden? Ich würde sagen 70% Talent, 30% Need, weil du in einem Draft, in dem du nie weißt, ob ein 19-Jähriger, da haben wir gerade mal drüber gesprochen, guter Spieler ist, nimmst du erstmal den besten Spieler mit der besten Upside. Und dann, wenn er wirklich der beste Spieler seines Jahrgangs ist, dann wird er auch irgendwie in deinem System Platz finden oder er wird ein Asset für dich. Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, diese Relation zwischen Talent und, sag ich mal, Notwendigkeit, je nachdem, wie dein Kader aufgebaut ist, gleicht sich mit abnehmendem Pick immer ein bisschen an. Ja. Das heißt, so Mitte bis Ende der ersten Runde wirst du dann eher Teams haben, die sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt nicht den allerbesten, den besten Spieler, der jetzt noch zu haben ist, sondern guck mal, wer zu uns passt. Ja. Wir brauchen noch einen Shooter, wir nehmen jetzt einfach einen Shooter, obwohl ein besserer Power Forward zu haben wäre oder so. Ja. So, mein lieber Phil. Die ersten Wetten, nachdem du in den letzten Wochen ein paar von dir vorgelesen hast, von vor der Saison. Das möchte ich bitte betonen, weil jetzt wird es teilweise richtig peinlich. und zwar habe ich mir mal die Southeast Division rausgesucht. Das war unsere dritte Folge, also schon ziemlich lange her. Für die Atlanta Hawks habe ich gesagt, dass Paul Millsap ein 2010-Jahr haben wird. Das hat mir das Spiel von Coach Budenholzer kaputt gemacht, dass er so viel Teambasketball spielen wird. Das ist 18-7 oder? Das habe ich gar nicht nachgeguckt, aber 20-10 sind es nicht. Die Wette hast du aber nicht angenommen, weil du gesagt hast, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, schwach. Ja. Jetzt kommt, ich mache direkt weiter, jetzt kommt die peinlichste Wette. Ich habe gesagt, dass Big L die höchste PER aller Center haben wird. Das ist mehr als offensiv und optimistisch. Ich habe mal nachgeguckt, Big L hat eine PER von 20,1, was echt noch nicht schlecht ist. Ich habe gesagt, DeMarcus Cousins wird besser sein. Ja, und DeMarcus Cousins hat 24,8, also deutlich besser. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe gesagt, dass Wall Beal, wie du sie damals genannt hast, John Wall und Bradley Beal Deine Wette in dem Zuge war übrigens auch recht lustig. Die Blöße musst du dir auch bald mal geben. Zusammen 44 Punkte averagen. Beziehungsweise ich hatte 42 gesagt und du wolltest, dass ich 44 draus mache. Oder du wolltest, dass ich 45 mache und wir haben uns auf 44 geeinigt. Das hast du dann angenommen. Es sind 32. Oh, Wall macht 17, Beal macht 15. Ja, Beal. Absolute Enttäuschung. Ja. Ja. So, und dann kommen wir zu den beiden Wetten, die doch recht knapp sind. Ich habe gesagt, dass Victor Oladipo von den Orlando Magic 17, 5 und 5 auflegen wird. Wow. Das hast du angenommen, weil du es nicht geglaubt hast. Er averaged im Moment 17,6, 4,1 und 4,1. Das wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen, bis in den beiden anderen Stats bis 5 zu kommen, aber es ist eng, aber nicht aussichtslos. Ja, definitiv. So. Gerade weil er einen riesen Run hat, über 2 Steals, 21 Punkte, ja. Hat gestern eine Riesenpartie abgeliefert. Also ich glaube, da kannst du noch ein Altbier gewinnen. Jetzt kommt die aussichtsreichste Wette. Ich habe gesagt, mich weit aus dem Fenster gelehnt und Miami. Weitsicht bewiesen, puren Genius bewiesen, Miami. Dass Miami die Playoffs nicht schafft. Ich wurde damals schon auf Facebook gehatet von manchen. Du hast mich im Pod ausgelacht und guck, wo wir sind. Achter. Es könnte so werden. Es könnte passieren. Ja, aber du magst Boston das ja nicht. Das wird das leckerste Altbier von allen, das sage ich dir. Da müsste Boston oder Charlotte oder der ist mir scheißegal, Brooklyn, dann soll Boston irgendwer reinkommen und ich gewinne meine Wette. Na gut, mal schauen. Klar, ich meine, ich muss natürlich sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass Chris Bosh um Gottes Willen, ja, ich meine, unter normalen Umständen wäre es auch nicht so passiert, dann wären sie jetzt auf 6 oder vor Milwaukee 5 oder wie auch immer. Aber ne, wer trifft, hat recht. Wenn ich am Ende gewonnen habe, ist mir egal. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt auf die Auflösung. Ich glaube, who's hot und who's not können wir ziemlich schnell durchgehen. Boston 7-3, Utah nach wie vor extrem heiß, 9-1. Brooklyn 4-6, sehr mies. Ich finde, wenn da jetzt keine Playoffs bei rausspringen, wonach es ja tatsächlich aussieht, ist das Ownership und das Management absolut peinlich und katastrophal versagt, um jetzt beide. Keine Picks, keine Playoffs. Nur Max, kein Talent. Nur alte Max-Player. Peinlich. Ja. Und Memphis struggled. 5-5, nur noch anderthalb Spiele vor Portland und Houston. Und ich glaube, für Memphis ist es super wichtig, Siebter zu werden, weil du nicht diese Zweiter meinst du? Nicht Zweiter zu werden, genau. Ja genau. Weil du jetzt nicht die hungrigen Teams so im Mittelfeld irgendwie haben möchtest und die müssen ihren Akt zusammenbekommen. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann müssen wir dann nächste Woche mal ein bisschen enger drüber sprechen, weil nach dem Run in der, sagen wir mal, den ersten zwei Dritteln oder drei Vierteln der Saison oder wie auch immer den Memphis da hingelegt hat, ist das jetzt schon eine Phase, wo sie echt viele Probleme haben und wenn sie das mit in die Playoffs nehmen, dann könnte das doch ein recht verkorkstes Jahr für Memphis werden, auch wenn ich immer noch glaube, dass sie zum oberen Drittel der Western Conference selbstverständlich gehören, aber das ist untypisch im Moment und vielleicht wird es nächste Woche wieder besser, aber wenn nicht, dann sollten wir da nochmal ein Auge drauf werfen, denke ich. Ja, also ich muss sagen, mein Panikbutton für die Memphis Grizzlies ist in einer metallischen Kiste mit Knallfolie im Atombunker von Präsident Barack Obama verbuddelt, unter einer Stahlkappe. Und da bräuchte ich echt lange, bis ich das alles raushole und den Panikbutton drücke, muss ich sagen. Sagst du jetzt, bis es ein unangenehmes Matchup in der ersten Runde geht, falls sie fallen und bla, man weiß es ja nicht. Dann zerstören sie Oklahoma City. Bums, hear my words. Jetzt. Okay. 4-1. Wie du manche Teams aus der Western Conference echt hasst, ne? Aber geht mir in der Eastern Conference nicht anders. Na gut. Kommen wir zu unseren Awards. Freak of the Week ist recht leicht diese Woche. Ich gehe mal davon aus, wir haben uns nicht ausgetauscht, dass du da denselben Spieler hast wie ich. Der hat nämlich so ziemlich alles angezündet, was es so gibt. Ja. 1, 2, 3, Anthony Davis. Was? Nicht Kyrie Irving. Quadriple-Double beinahe. 57 Punkte und danach 12 von 15. Ja, das war schon krass, aber Anthony Davis ist halt auch krass. War mein Freak letzte Woche, dann hätten wir immer nur Back-to-Back-Freaks. Russell Westbrook und dann Anthony Davis. Also ich mache jetzt mal meinen Case für Kyrie Irving. Ihr werdet mir natürlich absolut zustimmen, weil Kyrie Irving hat 37 Punkte geaveraged diese Woche. 5 Assists, 1,7 Steals. bei, ja, nicht ganz so guten 59,7% aus dem Feld. Lächerlich. Und hat 70% von der Dreierlinie geworfen bei insgesamt 20 Attempts. 70% von der Dreierlinie. Und hat eben auch mal so locker flockig 57 Punkte in einem Spiel gegen die Spurs aufgelegt. Davon 20 Field Goals getroffen und 17 von den 20 hat er getroffen, obwohl weniger als 2 Feet away, also direkt in seinem Gesicht quasi ein Gegenspieler war. Das hat alles nichts gebracht. Und meiner Ansicht nach auch die krasseste individuelle Performance in dieser Saison bislang, was so das Scoring betrifft. Kyrie Irving hat definitiv die besten Handles in der Liga. Und ja, ist ja gut, Mann. Ja, ja. Ja. Aber gut, jetzt musst du eigentlich halt deinen Case machen. Ja, toll. Ich habe mir nur aufgeschrieben, fast ein Quadruple-Double, ein Block und 3 Assists haben gefehlt. Wenn die New Orleans Hornets in die Playoffs schaffen, muss man mit über MVP reden. Aber... Das ja, haben gut, wir übrigens du da auch schon vorgelesen, hast natürlich nochmal eine andere. Das Nummer. Haben wir natürlich auch schon vor Wochen halt gesagt, dass wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Pelicans Oklahoma City rauswerfen, ist es mindestens meiner Ansicht nach so, dass er wie letztes Jahr Blake Griffin Dritter wird im Voting. Klar, du sagst jetzt, okay, wer fällt dann raus? Westbrook, Curry, Harden, das sind schon starke Kandidaten, aber ich für meinen Teil würde dann sagen, gut, du musst das honorieren und ja, aber wieso Westbrook und dann... Ja, weil sie es dann nicht in die Playoffs kommen. Ach so, ja, ja, genau, dass er rausfällt. Ja, genau, ja. Das würde ich auch sagen. Und das muss man honorieren. Er hat mit einem super butterweichen Jumper, glaube ich, ein Spiel in die Verlängerung befördert. Insofern kann man da durchaus auch einen Case machen. Ja, finde ich auch. Aber ja, für diese Woche mit dem Freak, wenn ich das da so lese, dann hast du gewonnen. Ach Mist, ich hoffe, du hast nämlich jetzt nicht gesehen, wer mein Stinker der Woche sein wird. Ich habe keinen Stinker der Woche diese Woche. Ja, also dann da gewinnst du das Rennen auf jeden Fall. Wenn du es jetzt nicht gesehen hast, auch für euch zu Hause, ich lese jetzt mal ein paar Statistiken vor. Es gibt einen Spieler X, der mein Stinker der Woche ist, der hat vor 2 Jahren, gar nicht mal so lange her, knapp 19 Punkte aufgelegt, bei 44% aus dem Feld. Hat ein Offensiv-Rating von 188 aufgelegt. 188, das hat Kyrie Irving letzte Woche gehabt. Ein Warp, sprich wie viel besser war er verglichen mit einem durchschnittlichen Spieler von 3,9 und Winshares von 10,49. Sprich, er war ein recht guter Spieler, wenn nicht sogar ein sehr guter, ein Star, wie man ihn so schön nennt. Dieses Jahr liefert dieser Spieler nur 13 Punkte bei 38,4% aus dem Feld, hat ein Net-Rating von minus 7, Warp von 0,6 und Winshares von 2,4. Dieser Spieler spielt in dem langweiligsten Team der Liga und sein basketballerisches Talent ist auf dem Friedhof begraben. Er verdient extrem viel Geld in einem Team, was extrem viel Geld kostet und heißt Deron Williams. Yes. Du hast es erraten. Weißt du aber, warum nur? Nur wegen dem Geld. Ja. Dann bin ich halt drauf gekommen, weil kein Max-Player sonst hat, glaube ich, so einen harten Abfall hernehmen müssen. Ja, also ja. Ich meine, das wollte ich halt damit auch zeigen. Ja. Vor nur 2 Jahren war Deron Williams wirklich ein echt guter Spieler noch, hatte zwar da schon Knöchelprobleme, aber es scheint Ewigkeiten her. Deron Williams ist nur noch die Schale seiner selbst. Und das ist natürlich dann auch reflektiert, nicht nur in den Zahlen, sondern auch, wie sein Team performt. Die Brooklyn Nets, wir haben es eben erwähnt, sind weit davon entfernt, relevant zu sein und kämpfen um die Playoffs. Ich hab gerade mal was gegoogelt, weil ich diese Woche, passt jetzt eigentlich gar nicht dazu, aber woanders passt es heute auch nicht rein. Doch, zu meiner Wette mit Miami hätte es gepasst. Ich habe diese Woche einen Podcast gehört, in dem die ein bisschen über Dwayne Wade gesprochen haben, weil Dwayne Wade so gut gegen Cleveland gespielt hat, jetzt in seinem Matchup gegen LeBron. Das hat mich aus den Socken gehauen. 2008, 2009 hatte Dwayne Wade folgende Stats: 30,2 Punkte pro Spiel, 7,5 Assists per Game und 5 Rebounds. Er hat noch nie in seiner Karriere unter 4,5 Assists pro Spiel geaveraged und ist trotzdem in dieser Saison nicht MVP geworden. All-Star. MVP. Er ist nicht MVP geworden. Ach so, in der Saison. Sondern Saison mit 30,2 Punkten pro Spiel, 7,5 Assists und 5 Rebounds ist dann trotzdem LeBron MVP geworden. Ja, vor allem dann mit Steals und Blocks. Ja. Dwayne Wade ist wahrscheinlich der beste Shotblocker als Guard der letzten 10, 15 Jahre. Insofern. Mir ist das nur diese Woche wieder in den Kopf gekommen, weil das Spiel gegen Cleveland so ein bisschen so ein Black Backflash war, wozu er imstande ist, wenn er fit ist, auch wozu er jetzt noch in Teilen imstande ist. Ja, ich weiß aber, ich glaube, der hat in diesen Final 2006 gar nicht gespielt gegen Dallas, ne? Hab ich nicht. Sitzt das noch tief eigentlich? Ja, klar. Ja, ne? Mega. Auch durch die Revanche, wo ihr euch das dann gegen, ja? 85 Freiwürfe pro Spiel. Scheiße, Mann. Du führst halt 2-0 und dann so ein Epic Meltdown. Klar, er hat halt wahnsinnig gespielt auch. Jetzt zieht diese ganzen komischen Calls halt ab. Ist trotzdem, aber der hat halt in den letzten restlichen Spielen 36 Punkte geaveraged oder sowas. Das ist, ihr müsst euch das vorstellen. Der hat halt, in den Finals sowas gemacht, was halt Westbrook jetzt macht. Naja. Und das kannst du eigentlich gar nicht machen. Ich meine, wir hatten ja so gute Leute wie Eric Dampier und so. Oh Gott. Eric Dampier, das ist auch so ein Name, der so viel Kohle verdient hat, nur weil er ein Kopf größer war in der Schule schon als alle anderen. Unglaublich. Naja. Die Indiana Pacers. Haben auch einen, der ein Kopf größer ist als alle anderen. Big Roy. Geile Überleitung. 5 Rebounds. Ja, ich glaube, die Indiana Pacers freuen sich jetzt wieder im Kopf der Gegner zu sein. Haben es wirklich geschafft und Kudos da natürlich an das Management, dass sie ihrem Plan treu geblieben sind. Viele haben während der Saison noch gesagt, so Leute, guckt mal auf euren Kader, fangt mal an, ein bisschen Spiele zu verlieren, weil das wird so nix. Pustekuchen, die Indiana Pacers sind derzeit auf dem 7. Rang im Osten mit 30 Siegen, 36 Niederlagen und haben gute Chancen, in den Playoffs zu spielen. Ich glaube, sie sind eins der stolzesten Teams der NBA. Also diesen Ruf, dass sie ein unangenehmes Team sind, den haben sie sich hart erkämpft und den geben sie auch nicht mehr her. Und tanken, und das halte ich ihnen wirklich auch, wenn sie auch so ein Erzrival in der Eastern Conference von den Knicks sind, seit zig Jahren schon zugute. Tanken spielt für Indiana keine Rolle, jedenfalls nicht mit solchen Leuten wie David West, das würden die niemals mit sich machen lassen. Und Larry Bird im Management. Und Larry Bird und Coach Vogel macht aus wirklich, Entschuldigung Indiana, aber das, was Anfang der Saison dann da stand, im Gegensatz zur letzten, wirklich aus Mist, macht er wirklich was, und das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Jetzt stell dir mal vor, also klar, im besten Fall hätte sich Paul George nicht so grausam verletzt, ist ja ganz klar, das wünscht sich niemand, aber stell dir mal vor, sie hätten dann noch Lance Stevenson im Kader gehabt nach der Verletzung, was das dem Team an Kreativität gebracht hätte, an Scoring, so, ich glaube, dann wären sie echt nochmal relevanter gewesen. Dann hätte echt auch Stevens nicht diesen Schritt zurück gemacht, sondern nochmal einen richtigen Schritt nach vorne. Ja, obwohl man ja gesagt hat, manche hatten, so wie zum Beispiel Roy Hibbert, keinen Bock mehr auf Lance Stevenson, ne, und seine Antics. Aber naja, nun gut. Kommen wir zu der Realität und dieser Woche von den Indiana Pacers. Sie hatten 3 Spiele. Donnerstag das erste zu Hause gegen Milwaukee. Das konnten sie in Verlängerung für sich entscheiden. Eines der wenigen Spiele, wo Indiana mal über 100 Punkte gemacht hat. 109 zu 103 gewonnen. War wirklich eigentlich Playoff-Basketball. Entscheidend war, dass die Bank der Pacers 52 Punkte gemacht hat, verglichen mit nur 10 von Milwaukee. Und das war der Unterschied. Luis Scola, der Argentinier, hat ein klassisches Retro-Scola-Spiel gehabt mit 17 und 15. Und Stucky, 25-6-6, ist für mich mit Abstand der beste Bargain-Vertrag, also halt das Schnäppchen-Vertrag dieser Saison, verdient nämlich nur 1,2 Millionen. Schön, dass du das sagst. Ich habe mir nämlich angeguckt, wer von diesen ganzen Rollenspielern und Bankspielern nächste Saison überhaupt noch da ist. Ja. Free Agents nächste Saison, das würde ich vielleicht in dem Zuge jetzt mal vorwegnehmen, weil es zu dem Spiel so gut passt, sind Chris Copeland, Luis Scola, Rodney Stuckey und CJ Watson. Also alle die Indiana im Moment am Leben halten, wenn du so willst, sind nächste Saison vielleicht alle weg. Vor allem bei Rodney Stuckey kann man davon ausgehen, dass irgendein Team ihm viel mehr als 1,2 Millionen bieten wird. Ja. Also Chris Copeland ist ja nochmal so eine Sache für sich, der hat ja gestartet als Small Forward und ist jetzt komplett aus der Rotation gefallen, vollkommen zu Recht, muss ich auch sagen, was er geliefert hat, defensiv und sonst ist extrem eindimensional gewesen. Das ist tatsächlich eine absolute Kopie gewesen von dem Steve Novak, dem Championship-Belt-Typ, der wirklich nichts anderes machen kann, und das hat Indiana sehr geschadet. Das haben das Team oder besser gesagt der Trainer dann auch identifiziert. Und ich glaube nicht, dass er da weiter in Indiana spielen wird. Samstag wurde zu Hause gegen Boston gespielt und das ging überraschend verloren. Wir haben diese Woche auch so ein bisschen als Woche der Wahrheit bezeichnet für Indiana, weil es mit Milwaukee, Boston und dann Toronto gegen drei mögliche Playoff-Konkurrenten ging. Jo. Und dass du dieses Spiel dann zu Hause 93-89 dann verlierst, ist schlecht und sieht natürlich fahrlässig. Nicht ganz so gut aus. Genau. Fahrlässig. Ich glaube, das ist eher dann auch so eine Konzentrationssache. Da musst du dann natürlich auch wirklich abliefern in solchen Spielen. Und es ist trotzdem ein knappes Spiel gewesen, aber ja, Boston mit ihrem Lauf, vielleicht wird das Indiana dann nochmal zum Verhängnis, dass gerade durch so ein Spiel Boston, ich meine, in den Playoffs gibt es ja auch immer noch den Tiebreaker, wie man so schön sagt. Stimmt. Dass das noch entscheidend werden könnte. Ja. Weißt du nie, es sind noch ein paar Spiele zu gehen, vielleicht haben sie hinterher den gleichen Rekord und dann entscheidet das Mann gegen Mann. Boston war einfach hungriger, das lässt sich natürlich manchmal leicht sagen, aber wenn du dir gerade so Ergänzungsspieler anschaust, wie Solomon Hill oder auch Damian Rudess, die waren eigentlich ein No-Show. Solomon Hill 0 von 5 aus dem Feld in 25 Minuten, Rudess 0 von 4. Und das sind Spieler, wo du wenigstens ab und zu sagst, komm, bringt uns mal 10 Punkte von der Bank, es muss gar nicht 15 sein oder so, ja. Genau, mal 2-3 hintereinander und dann ist gut. Und da kam wirklich gar nichts und ja, das hat dann unter anderem dazu geführt, dass man verloren hat. Crowder 16 Punkte, ist das ein Career High eigentlich? Nee, der liefert richtig gute Zahlen auf. Also ja? Der hat auch mehrfach über 20 Punkte schon gemacht. Ich habe lange kein Boston-Spiel mehr gesehen. Doch, die lieben den da natürlich wegen seiner Spielweise. Finde ich auch nach wie vor ein bisschen schade, aber gut, ich meine, es wird jetzt nicht irgendwie ein Star oder sowas. Ne? Nö, aber dass er ein guter Rollenspieler wurde, das ließ sich in Dallas passt gut rein, aber definitiv. Naja, wir reden nicht über Boston. Was haben wir dann? Montag zu Hause gegen Toronto, Niederlage 117-98, ja, wie du gerade gesagt hast, auch ein potenzieller Playoff-Gegner. Genau, da haben sie einfach dem Gegner erlaubt, das Spiel früh zu entscheiden. Atlanta hat 12 von 20 Dreiern verwandelt, das macht, von 23 ist gut für 52,3%. Und tatsächlich hat noch kein Team vorher in Indiana 100 oder in Indianapolis 117 Punkte gemacht im regulären Saisonspiel. Oh, wow. Das heißt, die Pacers, auch wegen dem Pace, halten natürlich die Gegner immer bei recht wenig Punkten. Auch die Defense spielt natürlich da eine gehörige Rolle. In diesem Spiel hat beides nicht funktioniert. Toronto hat offensiv gemacht, was sie wollten und demnach war das Spiel auch recht schnell verloren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn man sich auch den Rebounding-Battle anschaut, der mit 51-36 verloren ging, ich würde mir wünschen, wenn Roy Hibbert einfach mal so einen Mittelfinger zeigt und sich mal ein Spiel nimmt und sagt, gut Jungs, ich rebounde eigentlich ja ganz gut. Lässt sich nicht in den Zahlen nieder, aber wenn man sich anschaut, was so die Contested Rebounds und so betrifft, er ist eigentlich ein ganz passabler Rebounder. Aber wieso er dann nicht mal sagt, Jungs, auch damit die Journalisten mal die Fresse halten, ich hole mir heute jeden Rebound und mach mal 20, 23 Rebounds. So. Wieso kannst du dann das nicht mal machen? Also gerade Toronto, der ist ja körperlich jemand, der andere Spieler auch ein bisschen overpowern kann. Und ja, vor allem nach dem letzten Jahr. Also ich glaube, es wurde auf wenige Spieler mehr mit Dreck geworfen als auf Roy Hibbert, als er in den Playoffs diese 0-0-0-0-Spiele oder 0-0-1-Spiele hat oder so. Da kann man, so wie du sagst, wenn es dann mal in der Regular Season eigentlich vielleicht um nichts gehen würde, also um nichts so wie in den gemessen an den Playoffs, dass er dann wirklich mal sagt, Jungs, ich brauche das heute, ich habe keinen Bock immer im Kreuzfeuer zu stehen, ich will wieder ein 2020-Spiel haben, weil immer wenn dann mal ein schlechtes Spiel dabei ist, dann werden sie sagen, naja, aber vor einer Woche hat er ja noch 2020 gemacht. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe noch mir dazu geschrieben, das Duo David West und Luis Scola ist wahrscheinlich die älteste Rotation auf einer Position seit Werns und Nowotny Innenverteidiger in der Nationalmannschaft gespielt haben. Das ist auch nicht so gut ausgegangen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt generell über die Pacers sprechen, ich mache jetzt einfach mal ganz generell wie die alten Römer. Zeigt der Daumen nach oben bei dir, weil unabhängig jetzt mal von dieser Saison, wo geht's hin für die Pacers? Sie haben wirklich einen Star in Paul George, aber wenn du dir den Kader und das Team, wie es aufgebaut ist, anguckst, geht da der Daumen nach oben oder nach unten bei dir? Ich habe mir aufgeschrieben, Rebuild, weil Sie haben bis 2022 alle ihre Picks, sowohl erste Runde als auch zweite Runde, und sie haben für mich drei ganz entscheidende Dinge, um die du bauen könntest. Das ist A. Paul George, wenn er wiederkommt. Das ist Coach Vogel. Und das ist Larry Legend, Larry Bird im Front Office. Und diese drei mit dem ein oder anderen guten Händchen, jetzt vielleicht schon im Draft oder im nächsten Jahr, sind mit Sicherheit dazu imstande, das Team auch so ein bisschen umzukehren. Was ich damit meine, ist zum einen das, was du gerade gesagt hast, David West und Louis Scola, zwei Fokuspunkte aktuell, sind viel zu alt, um darauf zu bauen. Roy Hibbert ist viel zu unbeständig. Nach einem guten Playoff-Jahr vor zwei Jahren ist er dann im Grunde abgetaucht. Und die ganzen Rollenspieler, die du jetzt hast, habe ich gerade alle schon vorgelesen, sind eventuell alle im Sommer weg. Und es ist jetzt nicht so, als würde da so ein... Damian Rudess. Ja, aber es ist ja nicht so, als würde da so ein junger Spieler, der jetzt schon besonders hervorsticht, irgendwie, der mehr als ein Rollenspieler werden könnte. So ein zweiter Scorer nach Paul George, was alle über Lance Stevenson damals gesagt haben, den hast du jetzt nicht mehr. Also es ist so ein bisschen die Frage, was machst du denn damit? Weil mit diesem Team oder diesem Aufbau des Teams wird nie mehr als der 6. Platz, 7. Platz, 5. Platz im Osten vielleicht drin sein. Aber es wird nie für den ganz großen Wurf reichen. Und ich denke, wenn Paul George nach seiner Verletzung wiederkommt, wird er aber genau diesen Anspruch haben, dass es dann für den großen Wurf reicht. Ja, gerade weil du natürlich jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst, was mit den Spielern passiert. Ich meine, vor allem die Spieler stehen vor der Entscheidung, weil Roy Hibbert und David West jeweils eine Spieleroption haben für ihre Verträge im nächsten Jahr. Und ich glaube, dass David West sie definitiv ziehen wird, nämlich für 12 Millionen. Das Geld wird er sich nicht entgehen lassen. Und bei Roy Hibbert gehe ich mal auch davon aus, je nachdem, was in den Playoffs passiert, aber 15,5 Millionen sind ein großer Batzen Geld. Und dann musst du dir überlegen, okay, tradest du diese Spieler und forcierst sozusagen den Rebuild oder wartest du, bis die Verträge auslaufen, versuchst vielleicht den einen oder anderen Spieler zu entwickeln, tradest vielleicht David West während der Saison an einen Contender und dann machst du den vollen Rebuild. Das ist interessant. Ich hätte nämlich genau andersrum gesagt, dass Roy Hibbert auf jeden Fall seine Option zieht und dass David West, glaube ich, eher dazu tendiert, wenn es jetzt nichts wird, zu sagen, so wie Amari, ich will jetzt nochmal für einen Contender spielen, vielleicht habe ich nur noch anderthalb, zwei Jahre. Lässt sich auskaufen wahrscheinlich eher, ne? Ja, entweder lässt er sich auskaufen oder irgendein Team sagt, hey, 5 Millionen, 6 Millionen und die nimmt er vielleicht nochmal mit über zwei, drei Jahre. Keine Ahnung. Ja, Fakt ist, dass das Team junges Talent braucht. Ich habe mal geguckt, in der Rotation ist natürlich bis auf Paul George nur Solomon Hill, der unter 25 ist und irgendwie Talent hat oder halt was werden kann. Insofern braucht das Team unbedingt Spieler, die Promise haben und auch irgendwie den Fans und der Organisation zeigen, hey, auf diesen Spieler kann man aufbauen über Jahre hinweg. Und das machst du meist über die Draft. Insofern dürfen wir gespannt sein, was Indiana veranstaltet diesbezüglich. Und genau. Unsere 2 Cent jetzt noch, die Ceiling, wie man so schön sagt, diese Saison, was ist maximal drin in den Playoffs. Nach der Woche muss ich ehrlich gesagt sagen, dass das Team nicht so gefährlich und angsteinflößend, furchteinflößend ist, wie ich erst gedacht habe. Ich glaube, es ist ein Team, was beim richtigen Matchup vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen kann, aber mehr wird nicht drin sein. Also wenn sie 7. oder 8. werden sollten und gegen Atlanta oder Cleveland spielen, ist die Ceiling und gleichzeitig auch, glaube ich, realistisch ein 4-1 aus in der ersten Runde. Ja. Würde ich meinen. Ich habe noch zwei ganz kurze Sachen, da wir mit Indiana soweit durch sind, so kleine zwei Quick-Hitter in Richtung Marketing. Und zwar für alle Trikotsammler habe ich diese Woche gelesen, dass das Jordan-Trikot mit der Nummer 45 kurzfristig wieder auf den Markt gebracht wird. Und zwar anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums, dass er wieder vom Baseball zurück in seine richtige Sportart gekommen ist, in die NBA. Gibt's bei Mitchell und Ness, also alle, die Bock drauf haben, können sich das da kaufen. Und das Zweite, was vielleicht, wenn wir dann auch in Zukunft mal über diesen großen TV-Deal, der immer so am Horizont der NBA schwebt und den Salary Cap so unglaublich beeinflussen soll, reden. Der zweite große Deal ist, dass Adidas seinen Vertrag mit der NBA über 400 Millionen Dollar nicht verlängern wird, weil es Adidas aus eigener Sicht nicht so viel gebracht hat, wie sie erhofft haben. Aussichtsreichste Kandidaten sind Nike und Under Armour. Ich würde sagen, dass Under Armour der aussichtsreichste Kandidat ist für den Deal tatsächlich, weil ich glaube, wenn ich jetzt aus Marketing-Sicht das sehen würde, würde ich sagen, dass Nike in einer viel zu guten Verhandlungsposition ist, weil sie ohnehin 99% des Schuhmarkts dominieren, als dass die NBA sich darauf einlassen würde. Ich glaube, mit Under Armour kann man besser verhandeln. Und die haben es ganz schlau gemacht. Die brauchen Präsenz. Die brauchen Präsenz. Die sind im Football recht aktiv und haben es schlau gemacht, sich direkt Steph Curry unter den Nagel gerissen und sind der offizielle Schuhausrüster von Steph Curry. Adidas wiederum hatte da echt Pech, weil ihre beiden Flaggschiffe Derrick Rose und Dwight Howard nur den Bach runtergegangen sind in den letzten beiden Jahren. Sie haben John Wall noch. Ja, sie haben John Wall noch, das stimmt, aber auch der struggelt im Moment. Aber das ist jetzt nicht das einzige Ausschlaggebende. Ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht hat sich das einfach nicht gelohnt. Und Nike braucht das nicht unbedingt zu machen, solange du Kevin Durant, Chris Paul, die ganze Jordan-Brand unter dir hast. Ich glaube, Under Armour könnte ein aussichtsreicher Kandidat sein. Ja, das so die zwei Sachen, die mir außerhalb des Spielgeschehens noch aufgefallen sind. Ja, das ist interessant, gerade weil da natürlich ein wahnsinniger Geldfluss in die Liga strömt. Aber das auch mal aus der Perspektive der Unternehmen zu sehen, wie viel das wert ist. Adidas hat ja eine riesen Kampagne auch gestartet. Ich meine, alle Derrick Rose hat, habe ich das jedenfalls im Kopf, ich glaube für 10 Jahre weit über 100 Millionen bekommen für seinen Ausrüstervertrag. Und bei den anderen Flagship-Spielern sozusagen wird das ähnlich sein. Mhm. Da musst du natürlich ein Premium sozusagen oder einen Aufschlag zahlen, wenn du dann Nike ausstechen möchtest. Und das war bei dem Trikot-Deal auch der Fall. Ich persönlich, mir gefällt es eigentlich ganz gut, gerade auch diese Idee mit den Sleeves. Ich bin da jetzt nicht so oldschool wie du wahrscheinlich. Ich fand das auch als Hobbysportler auf dem Freiplatz, fände ich es ehrlich gesagt ganz cool, wenn du auch Sleeve-Shirts hast. Da muss ich jetzt nicht unbedingt das sleevelose Shirt haben. Insofern, das fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja, also ich glaube, bei diesen Sleeveless oder Sleeve-Shirts, die mit den Ärmeln, die kann man wenigstens privat mal anziehen. Ja, genau. Also das ist halt für die Fans, so ein Trikot kannst du ja nie anziehen, ja, ohne ein weißes T-Shirt drunter. Du siehst meistens affig aus da drin. Aber bei den Spielern wiederum kann ich es schon verstehen, dass die sagen, so, das stört so ein bisschen, wenn das hier zippelt und zuppt, so ein bisschen die Shooting Motion. Aber auch das ist vielleicht Gewöhnungssache. Also die sind ja jetzt nicht aus Metall, die Teile. Naja. Aber ich, wie gesagt, ich fand es interessant, dass sich Adidas das ursprünglich mal 400 Millionen kosten hat lassen und dass nach der nächsten Saison der Deal auslaufen lassen wird. Dann werden sie sich wohl wieder auf Fußball konzentrieren. Keep getting them checks, NBA. Ja, aber hallo. Aber hallo. Okay. Dann Things That Make Me Smile. Phil, ach so, das müssen wir noch machen. Ja, stimmt. Ich habe mir ehrlich gesagt nichts aufgeschrieben jetzt direkt. Aber es ist natürlich nicht so, dass es mich nicht zum Lachen bringen würde. Denn ich würde jetzt einfach mal sagen, Dennis Schröder mutiert vor unseren Augen zu, und jetzt denkt ihr, was kommt jetzt, zu dem größten Irrational Confidence Guy der ganzen Liga. Er ist wahrscheinlich der Junge mit fast dem größten Ego. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten wird, steht noch in der Zukunft. Wir wissen noch nicht, wohin das geht. Fakt ist, er spielt wahnsinnig guten Basketball und er lässt das die Gegner auch spüren. Ja, schöne letzte Worte. Dann bis nächsten Mittwoch. Wir hören uns auf unseren Social-Media-Kanälen irgendwann unter der Woche. Ja, habt eine gute Woche. From Downtown. Reingehauen.